Vergessene nichts wie Versterben, was ich mit höchster Kraft gewann, verlieren, wieder es erwerben. Wann enden diese Qualen? Wann enden diese Qualen? Weit